Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil-News zufolge hielt die Gesellschaft für Revolution vom April in Südkorea am 18. April in Seoul zum 57. Jahrestag des Volksaufstandes vom 19. April eine Kundgebung ab und veröffentlichte eine Erklärung. Die Redner behaupteten, vor 57 Jahren hätten sich die Jugendlichen und Studenten zum Kampf gegen Diktatur und Ungerechtigkeit erhoben und mit bloßen Händen das Diktaturregime von Lee Sung-man gestürzt. Der Geist vom 19. April werde fortgesetzt und vollendet und die Kettenrevolution solle zum Regierungswechsel, zur Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen und zur Liquidierung aller Übelstände führen. Laut Meldungen veröffentlichte das Büro des Sprechers der südkoreanischen Partei für Zurücknahme und Wohlfahrt am 19. April einen Kommentar und bestand darauf, den Geist des Widerstandes vom 19. April fortzusetzen und mit dem Geist des Kettenwiderstandes eine neue Gesellschaft aufzubauen.